So, eine super Spezial-Sonderausgabe. Eigentlich dient sie nur dem Test des neuen Mikrofons für Outdoor-Einsätze. Das Gute ist, Heike fängt jetzt gerade an, mit Papier zu rascheln. Das ist wieder erste Sahne. Das ist gut, dann hört man wenigstens, ob man das auch hört. Na, das Knickern kommt von der Heizung, falls man das hören sollte. Wir sind jetzt über die A7 von Hamburg nach Dänemark, fast bis Skagen gefahren, nach Rothus. Rothus, im Blockhus haben wir nur einen Schlüssel geholt. Bis dahin war die A7 auch ein einziger Stau, könnte man sagen. Trotzdem lief es ganz gut. Mit Cashen waren wir in 7 Stunden hier. Da kann man, glaube ich, ganz zufrieden mit sein. Ich muss mir jetzt merken, dass es auf etwas über 5 gedreht ist, Heike. Damit ich das dann hier in Dänemark auch so lasse jedes Mal. Ja, wir haben jetzt unser Häuschen bezogen. Hier so ein komisches Dreieckhaus. Oh, ein Hauch siffig und ein bisschen abgelebt, aber insgesamt schon eine tolle Bude eigentlich. Immerhin haben wir 3 Fernseher, 6 Betten, Sauna und Whirlpool, 2 Terrassen, Meerblick, 100 Meter bis zum Wasser, Parkplatz vor der Tür. Also eigentlich insgesamt super geil und ein bisschen Lost Place, würde ich es mal nennen. Eigentlich alles gut, bis auf meinen Zeh, der leider entzündet ist, sodass ich kaum laufen kann. Aber ich werde das gleich mit Heike trotzdem mal versuchen, zum Wasser zu kommen. Gegessen haben wir. Ja, wie gesagt, hauptsächlich ist das mal ein Audiotest für diese Lautsprecher. Jetzt muss ich nochmal eben reingucken. Ich hatte mir irgendwas in Evernote. Immerhin habe ich hier gutes WLAN, das kann man nicht anders sagen. Nachdem wir es dann endlich in Gange hatten, läuft es überraschend gut. Nächste Folge. So, was haben wir noch? Das machen wir selber, das machen wir beim nächsten. Oh mein Gott, muss jetzt wirklich gerade so 1 Meter neben dem Mikro außen packen. Ist das dringend nötig oder kannst du das auch irgendwo anders machen? Geh doch mal auf Klo oder so. Wir haben doch hier genug Räume zur Verfügung. Und 2. Stock auch noch. So, was habe ich denn? Das ist nämlich das OKM-2 Mikro. Nennt sich tatsächlich so, ist die Firma OKM. Ist so ein Mikro, das man sich komischerweise in die Ohren stopft, weil es ein Stereo-Mikro ist, aber einen geilen Raumklang. Der von Tom vom Gassipod benutzt das auch. Von dem habe ich das auch schon mal gehört und hatte das auch schon mal im Einsatz, als ich damals mit Marco beim Cashen podcasten wollte, was ja irgendwie aber dann nie so geklappt hat draußen. Was wir jetzt ja faktisch nochmal versuchen. Vielleicht aber etwas abgewandelt. Mal gucken. Wissen wir ja noch nicht so genau. Die restlichen Sachen bewahre ich mir mal für den nächsten Podcast auf. Dann muss ich mal ein Lob an Garmin aussprechen. Ohne da ins große Detail gehen zu wollen, aber ich hatte auch mal Probleme mit dem Gerät, habe den Garmin-Service bemüht. Das 3. Mal jetzt schon, ja. Einmal tatsächlich vom Nordkap, wo uns das Gerät verlassen hat. Da konnten sie uns zwar nur bedingt helfen, aber immerhin hat er uns aus Deutschland angerufen, ey. Der hat sich schon gekümmert, das muss man echt sagen. Also das hat mich schon begeistert. Aber Garmin ist halt europaweit irgendwie, jedes Land hat seine eigene Firma. Dadurch klappte das damals nicht. Beim 2. Mal hat er mir problemlos geholfen. Da war das, ne? Wegen Sigrid da, weißt du, mit dem. Ja. Und dieses Mal auch, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, was, das ist doch völlig Wurst. Ich lobe nicht gerne, aber ab und zu müssen wir es mal machen. Super geiler Service, wirklich. Also man kann über die sagen, was sie wollen. Ich hasse ihren kürzeste Strecke-Modus und auch sonst haben sie so einige Macken, aber die Firma selber oder was sie hier in Deutschland machen, der Service ist echt überdurchschnittlich gut. So. Wenn man alleine sammelt, ist das auch immer schwierig. Heike guckt und schüttelt nur im Kopf oder knistert mit irgendwie Plastik. Aber für heute reicht das auch. Wir sind ja heute erst angekommen, waren jetzt erstmal einkaufen. Und jetzt gucken wir mal, wie die Caches hier sind. Die wir bis jetzt hatten, das war so genau der Typ Cache, worüber alle meckern, weil da kommt man hin und dann steht da tatsächlich so eine Moonbox mitten im Wald einfach offen, ohne jede Tarnung rum. Ich verstehe gar nicht, warum alle meckern. Für uns ist das viel geiler als die deutschen Caches, weil hier geht's nicht um den Cache, um die Dose und darum, dass der Owner sich beweihräuchern lässt, sondern hier geht's echt noch. Der Weg ist das Ziel. Das heißt, ums Hinfahren und Hingehen und nicht um die Dose selber. Zumal so eine große Moonbox ja auch noch eine schöne Dose ist. Sowas finde ich in Deutschland gar nicht mehr. Gut, da steht halt keine Telefonzelle und da macht auch kein Hupen, Dröhnen, Piepen, Laser und hast nicht gesehen, was alles für ein Quark. Die Frage ist nur, Geocaching kommt von der Schnitzeljagd. Da gab's den ganzen Mist auch nicht und alle waren mit zufrieden. Das kann sie echt nicht sein lassen da, ne? Den Begrüßungsbrief müssen wir jetzt durchlesen. Naja, ich werde noch ein bisschen dazu quatschen nach und nach. Wie gesagt, nehmt die Folge nicht zu ernst, ist mehr so ein Mikrofontest. Und wir werden berichten, was uns hier in Dänemark so über den Weg gelaufen ist. So, Experimente gehen weiter. Tag 2 in Dänemark. Jammerbugten. Rothus. Jammerbugten ist die Bucht hier. Und Rothus der Ort. Und wir haben wirklich Meerblick. Und zwar nicht nur, wenn ich mich recke und strecke, sondern einfach, wenn ich in die obere Etage gehe und von da aus die riesigen Dreiecksfenster gucke. Das ist echt cool. So, hier muss ich mal ausprobieren. Haben wir so leichten Wind. Da müsst ihr jetzt mal mit leben. Ich muss nämlich ausprobieren, wie der sich auswirkt. Leichter Wind. Wir werden es auch mal mit dollem Wind probieren. Und dann nochmal mit einer Wintermütze auf oder einem Ohrenschutz. Also ich muss auch nochmal alle Möglichkeiten probieren, diesen Wind irgendwie zu unterdrücken. Wie gesagt, ist ein Experimentier-Podcast. Ansonsten ist es hier eigentlich nämlich Totenstille. Das Einzige, was man im Moment hört, ist die Standheizung vom Auto. Die heult halt ganz schön. Das ist so, da kann ich nichts ändern. Bisschen frisch ist es hier so mit 4 Grad. Und diesen Elektroheizungsscheiß, der kriegt auch die Haus ja nie so richtig warm, aber das ist nicht so tragisch. Gestern haben wir noch 2 schöne Caches am Strand gemacht. Wobei schön hier natürlich immer diskussionswürdig ist. Ich finde sie okay, weil da ist wirklich, wie gesagt, hier dreht sich nichts um den Cache, sondern immer nur um den Weg. Der Cache 1 war einfach, oh, jetzt ist das war mein Handy auch noch. Cache 1 war einfach nur Dünengras. Im Dünengras stehende Box. Immerhin so eine Klick-Klack-Box, also vernünftig. Aber die stand auch wirklich nur dazwischen Gras rum. Von Tarnung kann man hier nicht wirklich sprechen. Und der zweite war an der Auffahrt zum Strand. Also hier scheint das tatsächlich üblich zu sein. Also die fahren hier viel am Strand lang. Der ist bestimmt 100 Meter breit. Und ein Stück davon wird mit Autos befahren. Und scheinbar ist das tatsächlich so eine Art Straße. Also da weisen sogar Schilder hin. Ich erst habe gedacht, was sind das für Idioten? Aber nee, nee. Scheinbar ist das hier in Dänemark so. Und auf Bildern haben wir auch gesehen, dass die im Sommer wohl mit den Autos praktisch wie bei uns. Es ist dann ja überall ein Handtuch, auf dem einer liegt. Und hier ist ein Auto, daneben ein Handtuch und darauf liegt einer. Also sehr skurril, kannte ich gar nicht so. Ja, auf jeden Fall haben wir noch einen zweiten Cache gemacht an dieser Straße, beziehungsweise am Strand, was hier in diesem Fall das gleiche ist. Und der war schön in so einem Schild versenkt, im Rohr vom Schild, magnetisch hochgeschoben. Man musste den rausziehen. Das war für dänische Verhältnisse schon fast verstecktechnisch ein Highlight. Ja, das war es dann auch an Cachen im Moment auf dem Hinweg oder am ersten Tag. Irgendwann ist man dann ja auch mal müde und wenn man dann da unten an der Nordsee langläuft bei den Temperaturen, dann ermüdet das nochmal doppelt. Gut geschlafen haben wir hier. Wie gesagt, Totenstille hier nachts. Wir sind hier, glaube ich, fast alleine in diesem ganzen Feriendorf. Ein, zwei Hütten scheinen noch besetzt, aber ansonsten sieht es hier eher leer aus. Tolle Gegend. Also Rotus, wer es einsam mag, der ist hier richtig, echt. Hier ist nämlich gar nichts sonst. Und heute fahren wir da mal ins Skagerrak. Und da gehe ich mal von aus, dass da ein bisschen mehr Wind ist als hier. Da werde ich dann mal das Mikro oder die Mikros mit Wind testen. Ja, auch wieder nur ein kurzer Einblick. Auch da werden wir mal ein bisschen was erzählen. Wie gesagt, erwartet inhaltlich nicht so viel. Na klar, erzähle ich ein bisschen was, aber heute im Vordergrund steht absolut der Mikrofontest. Deswegen laufe ich hier auch auf der Terrasse ein bisschen her, um ja. Zu gucken, ob dieser räumliche Eindruck der Mikros, ich finde die nämlich für räumlichen Eindruck echt cool, auch wirklich rüberkommen. Geocaching natürlich auch mal ein bisschen. Heute durfte ich mal wieder die Globalisierung kennenlernen. Über Twitter so ein bisschen rumgealbert und festgestellt, ups, am Sonntag fahren wir zurück und werden geplant so etwa gegen Mittag in Flensburg sein und wollten da eigentlich sowieso dann mal bei Annis Kiosk, der irgendwie ganz berühmt ist, mal reingucken, entweder einen Kaffee oder einen Kuchen oder eine von diesen roten Würstchen, mal sehen, was da so als Spezialität gibt. Soll irgendwie ein ganz bekannter Kiosk sein und siehe da, wer ist auch da? Die Schlemmerkescher aus Stuttgart und der liebe TJ aus dem Bergischen. Also das nenne ich mal Globalisierung. Auf dem Hinweg, wir fahren hierher. Was lesen wir als erstes im dritten oder vierten Cache in Dänemark im Log? Agent Schmidt und Lady Saratius aus dem Nachbardorf. Ich denke mal, Luftlinie wohnen die einen Kilometer von uns. Und hier sehen wir sie dann im Log. Sonst treffen wir die selten oder nur auf Events, aber da sehen wir sie dann als erste im Log. Und auf dem Rückweg treffen wir uns dann jetzt halt mit Stuttgart und Bergischem Land. Also irgendwie schon, ja, irgendwie witzig. Ja, mehr habe ich im Moment nicht zu erzählen. Mach gerne noch ein bisschen vom Skagerrak und dann gucken wir mal weiter, wie viel oder was wir hier so voll quatschen, um das Mikrofon ausführlich zu testen. Bis dann. So, wer das jetzt im Auto gehört hat, der wird gerade aufrecht stehen vor Schreck. Jetzt gehen wir, wie viel haben wir noch? 600 Meter bis zum Skagerrak vorne. Offene Pläne, Strand, viel Meer, viel Wind. Und jetzt muss ich ausprobieren, wie das ist, wenn ich, das ist im Moment ungeschützt, das Mikro. Lass uns mal ein bisschen vom Wasser wegbleiben, sonst kann ich, die halten mich alle für bekloppt, da kommen gerade wieder ganze Horden. Können wir gleich rüber? Ja, aber lass mich doch 2 Minuten aufnehmen, Spazi. So, jetzt kommt mal der Ohrenschutz drüber. Jetzt mal gucken, ob der reicht, um den Wind so ein bisschen abzuhalten. Ich sehe leider nichts hier. Ja doch, das sieht so aus, als wenn er ein bisschen schützen würde, jetzt die Ohrenschützer hier. Hier geht jetzt eine ganze Kolonne. Wir sind donnerstags über Tag und es ist unfassbar, wie voll das hier ist. Also so viel haben wir in ganz Dänemark noch nicht gesehen wie hier am Strand. Da vor uns laufen bestimmt 50 Leute alle, die da vorne wollen. Also das scheint hier sehr beliebt zu sein. Eine Menge Schiffe sind auch und rum. Ein Cache haben wir auch gemacht. Versteckt würde ich den auch wieder nicht nennen. Kurz vor uns waren auch schon die Weihnachtshasen da. Die haben die bestimmt so schlecht wieder versteckt, nämlich. Nee, also die Verstecke sind das alles nicht. Das ist immer alles irgendwo ins Papas krass geschmissen. Und das finden wir oben auf der Düne. Also naja. Aber wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Geile Location ist das hier auf jeden Fall zwischen den Meeren. Und wir gehen jetzt nach vorne und machen den Earth Cache Two Oceans. Und nehmen dann frühestens wieder auf, wenn wir weg sind vom Skagerrak, weil hier ist so viel Wind. Das hat überhaupt keinen Sinn, es ist mir auch viel zu kalt an den Fingern. Ja, Dänemark, Tag 3. Jetzt mal leichter Wind auf der Terrasse. Aber zu wenig noch ein bisschen mehr und gleich wieder mal ein schöner Test. Gestern waren wir nach Skagerrak dann nochmal an so einem komischen Powertrail wohl rangefahren. Ich weiß gar nicht, ob man das Powertrail nennt. Da wurde so ein ganzes Waldstück ganz offensichtlich wie so ein Schachbrett alle 161 Meter tatsächlich ein Caching gelegt. Von einer unfassbar beschissenen Qualität irgendwie. Am Straßenrand alles Klettercaches, angeblich keine T5er, aber ohne Einstieg gar nicht möglich. Einen einzigen davon haben wir gemacht. Der war wenigstens noch ganz gut. Der war anspruchsvoll, aber machbar. Und dann im Wald haben wir exakt, glaube ich, da waren bestimmt so 150, 200 Caches. Davon haben wir exakt 3 gemacht. Dann noch 2 zusätzliche nicht gefunden und dann aufgehört. Das war unfassbar. Man musste also wirklich ja querbeet durch den Wald so richtig rein durchs Unterholz und dann lag da irgendwo auf dem Boden rum ein Cache. Also so einen Scheiß habe ich ja im Leben noch nicht gesehen. Das war so das Paradebeispiel dafür, warum Powertrails und ähnliches echt scheiße sind. Also sowas. Nee, das hat's geschüttelt. Naja, auf dem Rückweg gab es dann Gott sei Dank noch so eine kleine Runde von 10 Caches durch den Wald und die führte dann auch wirklich durch einen wunderschönen Waldweg, durch einen wunderschönen Wald. Das war richtig schön. Bei dem Powertrail waren auch, genau, da waren auch noch 3 andere Gruppen gleich. Und dann ist ja auch immer, alle wollen einem gleich fröhlich begrüßend was erzählen. Wir haben zugesehen, dass wir da wegkommen. Also, auf der anderen Runde waren wir dann schön alleine und am Ende noch belohnt tatsächlich mit einem schönen T4,5, obwohl man auch da eine Leiter brauchte für den Einstieg. Aber der war dann so fast 10 Meter hoch. Also das war richtig schön, da hoch zu klettern. Das war eine Entspannung. Und der erste Cache in Dänemark, der echt mal Anspruch hatte. Die anderen, viele kann man so unter dem Motto, der Weg ist das Ziel machen. Also da ist die Dose echt unwichtig. Da geht es einfach darum, zu einer schönen Location zu laufen oder ähnlichem. Aber was die hier an Powertrails und ungepflegten Dosen haben, das ist schon erschreckend. Und ich meine, selbst für einen, der Weg ist das Ziel, wäre schön, wenn die Dose ja zumindest mal hinterm Baum steht oder so und nicht wirklich komplett offen eine Box mitten irgendwo im Wald. Also die siehst du wirklich von 50 Meter Entfernung. Weil wiederum der Vorteil ist, dass fast alles Moonboxen sind. Also da kannst du wenigstens was tauschen. Naja, ist halt wie immer jedem, wie es gefällt. Insgesamt gefällt es uns eigentlich ganz gut, weil wir mögen dieses nicht lange suchen. sondern lieber einen schönen Weg dahin, einen schönen Spaziergang, schöne Wanderung, whatever. Und am Ende eine Dose, die man schnell und gut und einfach findet. Das finde ich gar nicht so übel. Naja, nicht immer, aber jedenfalls öfter. Ich glaube, wenn es nur solche wären, also wenn ich glaube, in Dänemark angefangen hätte zu cachen, da hätte ich keine 10 Jahre gecacht, da wäre ich, glaube ich, nach 1,5 Jahren oder so durch gewesen. Das ist dann doch ein Tick zu langweilig. Ist wie immer, die Mischung macht's. Naja, heute Tag 3 im schönen Dänemark. Da werden wir einfach nur eine lange Cache-Wanderung machen und entspannen. Deswegen werde ich auch nicht mehr viel erzählen heute, denke ich mal. Morgen wird es wahrscheinlich so ähnlich laufen, weil wir haben jetzt die touristische Pflicht Skagen erfüllt. Wir haben ein bisschen gecached, wir sind ein bisschen rumgefahren und ab jetzt wird echt einfach nur entspannt und genossen. Genau. Hier sind ja jetzt auch fast 20 Minuten inhaltsfreies Gefasel drin. Das wird auch so bleiben. Nein, Sonntag fahren wir zurück und echt. Wie witzig, das ist der einzige Grund, warum ich Twitter noch habe, hat sich mal ergeben, dass am Sonntag die Schlemmerkescher und auch der TJ zu Annis Kiosk gehen, um ihre Nordseetaufe sozusagen so ein bisschen abzuschließen. Und da wir sowieso auf dem Rückweg da vorbei wollten und entweder eine Wurst oder einen Kaffee oder einen Tee oder einen Kuchen oder einen Torte oder whatever da essen, weil wir wussten, Anni hatten wir immer noch offen, beim letzten Mal hat es nicht geklappt, dass wir in Frenzburg waren, da wollten wir dieses Mal wirklich eh hin. Ja, dann werden wir die da treffen und vielleicht da noch ein paar kleine Stimmen aufnehmen. Das nennt sich dann wohl Globalisierung. Da sieht man sich ja, irgendwie immer an den ersten Orten, ohne es geplant zu haben. Oder oft ohne es geplant zu haben, ist schon witzig. Ja, also, kommt Sonntag noch ein bisschen dazu. Hört selber. Für hier in Dänemark, denke ich mal, sind wir erstmal durch. Und falls nicht, dann kommt da noch was hinterher. Bis dann. So, jetzt mal nicht ablästern. Lief die Aufnahme schon? Nein. Die hab ich gerade erst angemacht. Also nein, keine Sorge. Wir müssen ja dieses Mikrofon mal ausprobieren. Und wenn ich hier schon eine. Ich bin ja, glaube ich, der einzige Nicht-Review. Das war Papas Angel. Entweder wir lassen die Dinger nicht zu oder wir importieren die direkt und verkaufen die dann. Gestangen da. Naja, ich meine, den Gag fand ich jetzt nicht schlecht, solange die so bis 6 Meter waren. Ich hatte, wie gesagt, eine 3,60 Meter Angel mit. Hab mir dann so einen Baumstumpf aus dem Wald gepult, hab das mit Tape zusammen. Also da findest du schon einen Weg, aber ich fand jetzt auch, wenn du einen davon liest, ist das witzig. Beim achten fand ich das jetzt irgendwie... Es muss ja lohnen, wenn ich das Ding aus Schweden oder Dänemark Ja, ich weiß nicht, ob er so ein Ding dafür benutzt hat. Es gibt auch Stippangeln in Deutschland, ganz normale, mit der geht das auch. Also lange Stippangeln müssten da auch rankommen. Ja, es müsste irgendwie in diesem Pantax-Shop da in Dänemark oder Schweden so Teleskopstangen geben, die man dort kauft wohl. Jetzt waren wir da fast gerade, hätten wir noch rüberfahren können. So eine Feuerpatsche mitnehmen können. Also ich habe da geguckt, 2 Stück habe ich nicht geschafft. Eins neben Kindergarten, wo ich dachte, bist du nicht ganz dicht oder was, wenn ich da mit so einem Ding, mit diesem Stab da neben Kindergarten rum, da kommen sämtliche Kinder aus dem Kindergarten, da geht's gar nicht. Und das mitten im Ort, wo auch alle spazieren gehen. Und der zweite an so einer Hundelaufstrecke, wo ich stand, guckte hoch und hinter mir schon 1, 2, 3. Ich dachte, na gut, dann lass mal. Den Bonus wollte ich sowieso nicht haben. Aber dass das D5 ist, finde ich immer noch, na D5 ist, aber dann ist die D-Wertung egal, oder? Also T1 reicht im Prinzip, ne, T1,5. Nee, ist ja T1, das kann ja auch einer aus dem Rollstuhl. T1 müsste Rollstuhl. Ja, kann er ja. Wenn er eine Stange hat, die er so hoch geht. Und die schwappen jetzt über. Ich dachte, das ist der Erste, der es bei uns gemacht hat. Ich habe davon nichts gehört bis jetzt. Dann hat er das bestimmt da oben kennengelernt. Oh, jetzt hält er. Guck mal, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Akku. Machen wir eine Runde. Ja, aber das, also, kann ich gar nicht. Hallo. Dann sind wir ja die Einzigen, die jetzt nicht von der Nordsee taufen kamen. Ja, die kamen auch nicht von daheim, sind. Ich weiß nicht, ob die... Aber ihr wart jetzt zufrieden. Ihr wart aber zufrieden insgesamt, ja? Ja, war ein schöner Tag. Drei Tage oder ein Tag? Ja, gestern war ja Schifffahrt. Ja, und vorgestern noch nichts? Doch, da war Grieche, ne? Ja, okay. Hi. Ja, ist egal. Moin, komm her. Doch, wir haben uns auch schon gesehen irgendwo. Ich glaube mal auf Pütze. Hallo. Nee, Puttgarten. Nee, irgendwo. Na gut, bei 120 Leute ist ja dann noch Ja, wir haben am besten die Warmdusche-Variante gewählt. Weil wir sind nicht der Badwand gewesen. Mal uns zu kalt und zu also das wären hier die dänischen Mehlthemen, hast du noch zur Auswahl gewählt. Da hättest du dir eine Stange besorgen können. Nee, ich hab dann wieder, ich hab's ja auch so hingekriegt, von daher. Wie so Wattwandern, dann musst du Arngast machen. Ja, aber das waren gestern auch irgendwie 10 Kilometer, was die gelaufen sind oder sowas. Ja, aber Arngast ist die ganze Zeit bis zu den Knien. Also umsonst sind die da nicht alle. Da muss man die Logs lesen. Oh. Also Earthcache Arngast, da liest du, glaube ich, nicht ein negatives Log. Da sind alle hin und weg, die den gemacht haben. Geil. 13 Kilometer durch wirklich knietiefen Schlick und dann auch wieder zurück. Das ist schon, boah. Ja, nicht schlecht. Oder wahlweise mit dem Schiff, da musst du aber bis zur Hüfte, läufst du dann schon im Wasser und wirst dann von so einem Schiff aufgenommen, wo du nicht rein darfst, weil du zu versifft bist. Ach so. Ja, du musst da draußen sitzen. Ja gut, die mussten gestern irgendwie leider da hochklären und aufs Schiff wieder rauf und sowas. Also, mein Schiff hat ja quasi die... Ah, okay, dann hat er das so ähnlich gemacht, ja. Okay, das ist doch eine coole Abwechslung wieder. Lässt sich ja doch noch wieder was einfallen. Ja, aber in dem Fall war es halt so, ja. Okay. Naja, wenn das wieder ein Schiff ist, dann ist das, wie gesagt, als das damals zwei Schiffe wurden, ja, da fand ich das... Trotzdem, im günstigen Wetter war es ja okay, weil man konnte ja innen und außen. Ja, wollte ich gerade sagen, das war ja jedes Mal kein Problem. Ich meine, jetzt liegt hier ja auch nicht. Es ist ja nur, es ist nebelig, aber wirklich nass ist es ja nicht. Sonst würde ich auf dem Gerät auch sehen. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie die Aufnahmen werden, ja? Das bleibt ja so eine Mikrofon-Test-Podcast diesmal. Ich kann auch keinen mehr interviewen, wenn der gestern schon alle abgefischt hat, wird ja langweilig. Dann kann ich alle Hamburger immer die gleichen interviewen. Ich habe gesprochen, ich weiß nicht, wer noch. Hatte gestern, aber. Nee. Ja, bei uns ging es nur über Sekt und Stinkefisch. Dieses Schwedenzeug da. Nee, den isländischen. Ja, es nimmt sich aber nicht viel. Das ist einfach ekelig. Nee, lecker. Auch Frau Klausen, die mag das. Auch Karte. Ja. Lecker. Es gab auch einen Protest auf unserem Kanal. Verboten, unter Deck zu gehen. Frau Strimmel saß schon an der Tür und alle kriegen das große P im Gesicht. Kiki komm. Die Stufen hat er. Genau. Also er stand schon unten. Ich glaube, die freute sich schon. Dann hat Frau Strimmel rumgemietet. Wie das, ob das qualitativ irgendwie überhaupt benutzbar ist, keine Ahnung. Ja, wir wollen ein bisschen nur gucken, ob man was hört auf den Mikros und so. Das hört eh kaum einer, das ist nicht so wichtig. Der Mann sagt, die Fritten ohne Remoulade, wie der Kerl bestellt hat. Okay. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr bringt eure Remoulade mit? Nee, was bringt ihr euch mit? Mayonnaise mit, weil die Remoulade hier nicht schmeckt? Ich wusste, dass du einen Leichen an der Marmel hast, aber. Deine Frau. Ich mag Remoulade. Einfach so. Die dänische ist unendlich lecker. Die Mayonnaise drauf. Naja, soll nicht heißen, dass ich keinen an der. Kriegt man die überhaupt einzeln zu kaufen bei McDonalds? Was ist das jetzt? Remoulade? Nee. Mayonnaise. Und die kriegst du einzeln zu kaufen bei McDonalds? Und die halten dich nicht für ein bisschen komisch. Also ich habe gesagt, mittlerweile hängt ein Foto von mir. Ja, ich wollte gerade sagen. Die schicken dir nicht einen, der dir über den Kopf streichelt oder so. Dann, ne? Frau, darf ich dich mal desillusionieren, bitte? Lassen die im Ohrmikrofon, die ich auch habe. Nee, das ist gut. Das täuscht. Die denken, da hört man nur was drauf. Das ja, ich weiß, aber ich habe sie ja auch, deswegen. Nein. Frau ist im Podcast live. Ja, endlich mal. Sie hat das ja schon mal versucht. Aber sie ging ja lieber zum Berufsgeocacher. Kannst du dich erinnern? Ja, ich weiß ja noch. Wie sie dem ganz stolz erstmal ein aufwendiges Interview gegeben hat. Aber guck mal, ich kann wieder nichts bei mir halten. Alter. Ja. Ja, er kam ja dann nachher zu mir. Aber ich konnte ja einen Herrn Geo-Teddybär abgeben. Durchgereicht, ja. Und gehst du jetzt zur Filmpremiere? Welcher Filmpremiere? Na, da, wie die drei durch die Alpen da gelaufen sind. Die soll jetzt irgendwie morgen. Die wann? Heute wer, morgen? Wer ist durch die Alpen gelaufen? Ja, da der Berufsgeocacher und noch zwei. Gibt es das als. Gibt es das als. Als Kinofilm? Als GIF-Film oder im echten Kino? Nee, im Kino. Im echten Kino? Hast du das nicht gelesen? Nein. Muss man wo stand denn das? Bei JR. Ach so, bei JR? Ja. Ich lese immer nur die Headline. Ja. Ich weiß es auch. Nee. Hat er das denn in dem Herrn in dem Podcast mit dem Herrn Tünnes gesagt, dass der Film kommt? Was für ein Podcast mit Herrn Tünnes? Weißt du das auch nicht? Mann, Alter, ich habe alles ababonniert. Will den Scheiß gar nicht mehr hören. Schlimm genug, dass er selber was verzapfen. Da muss ich doch noch bei anderen zuhören. Okay. Wieso, Herr Tünnes? Ich denke, ihr macht keinen Podcast mehr da. Der Herr Tünnes und der JR schon. Der Tünnes hat jetzt ein Projekt aus dem Kaminzimmer mit dem Herrn JR. Das wusstest du? Tönnies und JR? Ja. Das ist so eine Fernbeziehung, also podcastmäßig. Wann kommt, wo kann man das gucken? Da wo du es immer runterladen konntest. Bei Nachrichten, die keiner braucht. Und da gibt es schon eine Folge von? Ja, eine. Aber. Ich kann mir die beiden noch nicht so richtig. Und danach ist man nicht depressiv? Das musst du selbst beurteilen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Das wusste ich noch nicht, dass die auch jetzt so anmachen. Doch, Mensch, meine so. Güte. Ich habe den JR, weil ich höre den ja so sehr. Ich habe zuerst gar nicht gewusst, mit wem redet es der. Es füllt sich. Oder ist ja unser Boulevardposten weg, wenn die beiden kommen. Mensch. Da gibt es ja noch andere Lästermäuler. Das wäre gut. Normal. Nee, habe ich noch nicht gewusst von. Kommt denn JR überhaupt zu Wort? Den muss ich echt mal reinhören. Nee, habe ich gewusst, ich weiß noch nicht. Siehst du, man lernt nie aus. Er hat mehr gesagt, als er sonst immer schreibt. Echt? Ich habe dir noch nie so viel reden. Denk mal dran, muss ich mir unbedingt mal holen. Das wusste ich auch noch nicht. Ich krieg das eigentlich nicht so. Und wenn ich was von mir kriege, ist das höchstens, dass Tracer mir das erzählt. Aber in dem Fall hat er mir das auch noch nicht gesteckt. Nein, also solltest du auf jeden Fall mal... Wann kam denn die erste Folge? Schon länger her, oder? Ein paar Wochen. Ein paar Wochen schon? Mhm. Das. Also er hat ja vor einer Weile schon mal angekündigt, dass er was Neues macht. Ja. Und ich kriegte dann zufällig mit, ne? Da ist jetzt irgendwas am Start, habe ich gesagt, hörst du mal rein. Ja, klar. Hm. Mal dachte ich, mit wem redet denn der da? Habe ich so ganz nicht mitgeschnitten. JR ist auch qualitativ nicht so ganz gut zu verstehen. Also ja. Es hat nicht die Qualität, die es hatte, als wir damals was gemacht haben. Machen Sie per Skype? Jetzt, nicht inhaltsmäßig rede ich nicht. Nee, ist mir klar. Ja, wir machen per Skype. Technik, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Es hörte sich, also ich hätte ja behauptet, das ist irgendwie Mumble. Weil hast du mal Mumble gehört? Ja. So, oder? JR war zu leise und er hat das irgendwie digital angehoben und dadurch verzerrt er ein bisschen. Aber ich bin gleich mal rein, ich fasse es nicht. Gut, dass wir hier waren, ich dachte, ich habe es noch nicht gekriegt. JR im Podcast, das kann ich mir noch nicht so bildlich vorstellen, audiotechnisch vorstellen. Bin ich ja sehr gespannt. Ja, ist so. Hat er wenigstens die gleiche scharfe Zunge wie im Schriftform. Ich bin ehrlich, ich habe es mir nicht vollständig angehört. Warum? Wegen der Qualität. Also nicht des Inhalts. Nee, klar, wegen Audio. Ja, ich weiß. Das war so, ne, so, und ich dachte, ich weiß nicht, mit wem er redet, das ist auch nicht so wichtig. Und, ja, okay. Ja. Nee, Audioqualität kann schon nerven. Dann kamen diese Erinnerungen auf und dann wurde ich sentimental. Hast geweint. Und dann, ja, ja. Ja, dann als die Tränen auf den Rekorder triefen, dann... Nee, ich hatte ja keinen Rekorder. Ach so. Ich hatte eine Tastatur. Als auf das Abspiegel. Ja gut, auch da. Also ich hatte diese Tastatur, ne? Die jetzt so salzverkrustet auf meinem Schreibtisch liegt. In Tränen aufgelöst. Ja. Nee, das wusste ich tatsächlich, siehst du. Muss ich ja mal tatsächlich. Nee, ich fange gar nicht wieder mit an, irgendwo anders rein zu. Habe ich gesagt, seit diesen 3 Monaten höre ich das nicht mehr. Ich lese auch nichts mehr, außer JR tatsächlich. Und das tut gut so. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich ernsthaft was verpassen würde. Was nee, dann hätte ich dann hätte ich es mitgekriegt. Also das. Das hätte ich gewusst. Guck mal an. Na, mal rein, dann kann man ja mal, aber auf Dauer. Nee, abonnieren tue ich nichts mehr. Also da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Vor allen Dingen, wenn man das selber dann auch macht, merkst du, dass das ja, also du kriegst dann was durcheinander oder übrigens von dem was rein und dann, ach nee, denn nicht, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ja. Und da wir ja kein Format nichts mehr machen, wo einfach nur labern, ist das... Weißt du, kein Format ist auch ein Format. Ja, was auch immer, das sollen sie alle nennen, wie sie wollen, ist mir völlig gleichgültig. Das ist wie mit dem, man kann nicht nichts denken. Ja, aber wir wollen ja immer wieder was anderes machen. Jetzt auch deswegen ja diese neuen Mikros, um mal Outdoor was machen zu können, um mal zu gucken, ob das was taucht und ob das funktioniert überhaupt. Ja, es nimmt auf jeden Fall. Tom hat mich ja damals auch draufgebracht, eine Gassi-Folge. Weiß ich, von dem habe ich die auch schon mal gehabt. Ich hatte die schon mal, ja. Aber das hat damals nicht so mit Marco, der war aber auch sehr leise, das hat nicht gut funktioniert, zusammen cachen zu gehen. Aber das wollen wir diesmal ja auch nicht. Wir sehen jetzt mal vielleicht am 13. eine Cache-Wartung mit irgendwem machen und dann aufnehmen oder so. Also mal sehen, so was in der. Gucken, was rauskommt. Wenn du halt Atmo hast, ne? Wenn natürlich alle 2 Minuten irgendeine Ranzkarre vorbeikommen, das ist auch so. Ja, ist doch auch Atmo. Guck mal, Blue Motion. ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Nein, wir machen keine Werbung. ich habe da auch einen 2-Liter TDI, aber meiner ist in Ordnung. Ich hab schon geprüft, weißt du. Wir haben einen 2-Liter Boxer. Ja. Der hat keine Werte. Ja. Also egal. Naja. Nee, das ist ja cool, ey. Das kriegt man nochmal was Neues. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gehört. Siehst du, und dafür muss man sich in Dänemark treffen, damit man mal... Ja. Und auch noch so kurzfristig überraschend. Also ich wusste gar nicht, dass Nordsee dafür ist. Jetzt hast du da nicht was von geschrieben, weil ich das gar nicht Und dann fiel mir ein, wir hatten so, wir hatten uns überhalten, lass mal auf dem Rückweg in Flensburg vielleicht, wir wollten Kuchen irgendwo essen gehen, ne? Wir hatten so 3-4 Sachen hier in Flensburg, die wir noch nicht angeguckt haben. Die war irgendwie auf dem Zettel. Irgendwer hat die uns mal empfohlen, haben gesagt, irgendwann wollen wir dahin. Unter anderem auch Andi, oder? Ne? Frau Schlemmerkescher dann. Ja. No, ich meldete, ich sagte, ich bekam dann direkt die Nachricht, hey, wir wollten doch sowieso nach Andi. Und Jörg ist auch noch. Ja, passt das doch wieder. Ja, außerdem ist ja jedes Mal so. Ne? Ja, aber es ist schon kurios, ne? Ja, also, aber ja. Wir verabreden ja noch, aber du hängst ja da in Stuttgart dann plötzlich rum. Das ist schon seltsam. Dann langsam. Das war sehr, sehr seltsam. Ja. Ja, Knaller, oder? Ja. Unverhofft kommt oft, unverhoffter. Ja, das ist Globalisierung, glaube ich. Ja. Ich mache jetzt hier aber mal Stopp. Jetzt habe ich genug aufgenommen. Inhaltlich kommt sowieso nichts mehr rüber, aber es war eh... Doch, es wäre vielleicht noch etwas zu sagen. Was denn? Hast du mitbekommen, das Glück auf Event... Nächstes Jahr. Das ist die Frage, hast du mitbekommen? Da kannst du eigentlich schon. Ja. Okay. Da ist dann was? Ja, die da ist jetzt eins, mit ja. Bernhard. Ja, genau. Was? Der Herr Ruhecker kommt mal wieder zu einem Event. Und zwar zum Glück auf Mega. Kannst jetzt wegschneiden, wenn du willst. Aber. Nee, ich überlege jetzt gerade, wie ich das kommentiere. Ich kommentiere das zwar mal gar nicht. Nein, aber das ist jetzt, weißt du? Ja, ja. Man kann wieder mit Promis. Kommst du auch? Zum Glück auf Event? Nee, ganz gewiss nicht. Okay, dann werden wir das jetzt nicht lesen. Ne? Fahrtechnisch schon. Werden wir jetzt leider nicht lesen. Glück auf 20. T-Buddy kommt auch. Nee, das ist. Nee, ich bin aber überlegen, ob ich aufs Hamburg mega. Nee, jetzt machen wir auch Schluss. Soll dann hier in Stuttgart auch eins? Nee, ich mach jetzt.